Muito boa tarde, aqui fala Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Meus parabéns para minha querida Daisy, que andou fazendo uma grande agitação em relação à questão das cotas e da questão dos direitos humanos no Brasil. Uma boa tarde para todos aí que estão no Rio de Janeiro, nesse período maravilhoso, mas que ao mesmo tempo estão preocupados com a violência que aumenta. E nosso programa também se dedica especialmente às vítimas da guerra na faixa de Gaza, na Palestina. Hallo, hallo, herzlich willkommen bei Radio Mama Terra, einem Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Herzlich willkommen hier am Mikrofon Ortrun Gutke, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Und ich begrüße natürlich euch und natürlich auch den Moderator Markus Romão aus Brasilien. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, ihr habt alles überstanden und ihr habt eure guten Wünsche, eure guten Vorsätze vielleicht aufgeschrieben. Und ich wünsche euch allen, dass sie in Erfüllung gehen und dass ihr dranbleibt, auch dass sie wahr werden. Na batida desse som, bate um desatino. E se o teu menino a convidar, solte uma sanfona e um violino. Vem dançar comigo e me alegrar, vem dançar comigo. Esse chamego vem. Eu escolhi pra ser meu par no desassossego desse resfolego. Quero teu apego te amar, quero espalhar toda essa alegria. A luz do dia vem, essa energia que há em nós. Sim, bato desatino de ver o meu destino se ajeitar com a tua sina. Vem cá, menina, vem dançar comigo e minha mãe, vem dançar comigo. Esse chamego vem que eu te escolhi pra ser meu pano de desassossego nesse escorrego. Nunca tenha medo de amar. Quero espalhar toda essa alegria, luz do dia vem com essa energia que há em nós. Sim, bate o desatino de meu destino se ajeitar com a tua sina. Vem cá, menina, vem dançar comigo e me amar. Vem dançar comigo, esse chamego vem que eu me escolhi pra ser meu pano de desassossego nesse resplandor. Medo de amar. Vem, meu amor, se aveste, não, e é só teu meu coração. Vem cá, essa guitarra. No Forró von Tonio Horta. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96, live aus der Uferstraße an der Mundsburg. Ja, wer uns diese Musik geschickt hat, das war oder das ist Marcinho Sousa. Viele kennen ihn hier aus Hamburg, Musiker, sehr bekannt als einer der Musiker von Pagode de Juventude. Ja, Romau, unser Programm heute, wir werden ein wenig sprechen über Gewalt in Brasilien, in Rio de Janeiro. Das ist eins unserer Themen. Dann haben wir noch ein paar Tipps und Termine und kulturelle Termine, nicht Termine, sondern Empfehlungen für euch mit dem Thema, euch mit Gewalt und Rassismus zu beschäftigen. É isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Niterói. Acabamos de escutar a música de Toninho Horta, Com o Pé no Forró. Coisa bonita, coisa gostosa. Música nos enviada por Mazinho de Souza, que começa o ano com o pé direito. 2009 é o ano de Ogum e Iansã. E o nosso querido Mazinho de Souza abre o pagode no Sporting Clube, o clube português lá em Ramabruk. A partir desta sexta-feira, 8 da noite, vamos ter todos os meses, toda uma vez por mês, um programa de pagode organizado pelo Mazinho de Souza. Estarão presentes também Eduardo Macedo, Vado Barcelos, e serão vários artistas. Estamos esperando que artistas que venham visitar Hamburgo durante esse período de 2009 também participem desta roda de música brasileira. Inclusive, queremos agradecer o nosso querido Sérgio Borek, sempre o nosso correspondente lá de Porto Seguro, que é o autor da música de abertura de nosso programa. Es ist ja wirklich absolut toll, was du gerade eben gesagt hast, dass jetzt Mazinho regelmäßig einmal eine Musikveranstaltung im Sportingverein in Hammerbrook machen wird. Die erste Veranstaltung wird sein jetzt am Freitag. Und es werden auch mit dabei sein Eduardo Macedo, Vado und noch mehrere Künstler brasilianische Künstler hier aus Hamburg. Und diese Veranstaltung wird einmal im Monat stattfinden. E com vocês, Elis Regina, Águas de Março. Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar, a tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá, meu coração traiçoeiro batia mais que o bongo, tremia mais que as maracas, descompassado de amor. Minha cabeça rodando, rodava mais que os casais. O teu perfume, gardenia. E não me perguntes mais, a tua mão no pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias. No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar, e a ponta de um torturante band-aid. Com guaraná, ouvi tua voz. dois pra cá. É isso aí, estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói, tipicamente de Nikite. Escutamos agora Águas de Março com Elis Regina. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96. Das Lied, was ihr eben gehört habt, war von Elis Regina. Es heißt Deutsch Prala, Deutsch Prasa. Romau, was bedeutet das ganz genau? Zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, oder? Ja, genau. Ist ein Schritt nach vorne, ein Schritt nach hinten oder beiseite. Oder beziehungsweise bedeutet das, wenn ein Pärchen sich streitet, ja, dann geht vor eine Seite, vor eine andere Platz. Ah, okay. So. Also? Es ist Doppelbedeutung. Doppelbedeutung, habe ich mir doch irgendwie schon gedacht. Das heißt also Deutsch pra la, Deutsch pra sa. Deutsch pra ka. Pra cá, tá. Gut, Portugiesisch Unterricht abgeschlossen. Genau. Ja, und wer würde gerne Portugiesisch se lernen, kann bei uns bei Quilombo Brasil, bei unserem Zentrum von Mama Terra, wir machen gute Crashkurs. Ja, lernen Portugiesisch zu sprechen von Brasília in nur einem Monat. Ist das richtig oder nicht, Otto? Und wie? Das ist wirklich, in der Tat, ist das richtig. Ihr könnt mal auf unsere Webseite gehen oder Romau eine E-Mail schreiben. Da könnt ihr über info@mamaterra.de gehen und euch anmelden oder uns auch anrufen. Der Unterricht ist wirklich genial. Es wird abgestimmt auf das, die Bedürfnisse, die man haben möchte, ob man jetzt ganz schnell noch mal ein bisschen was lernen möchte, bevor man eine Reise nach Brasilien macht, oder hat man einen Arbeitsauftrag, wird man muss man wirklich Fachwissen haben, dann wird man auch darin trainiert. Also der Unterricht ist individuell, doch Crashkursus ist schon das richtige Wort und mit viel Spaß und viel Lachen ist auch dabei. Und in diesen neuen Jahren, die hat so viel Stress von vielen Leuten, so viel Stress in Bezug auf Geld, so viel Stress in Bezug auf Krieg, machen wir ein bisschen leiser unseren Empfang und machen wir weiter mit Elis Regina. Então, meus queridos, nesse ano que tem tanta crise e tanta violência, seguimos com Elis Regina, Oriente. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que aranha, duvido que desce, vê se não se esquece. Pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão num cargueiro do Lloyd lavando o porão. Determinação. sorridente rapaz, pela continuidade do sonho de Adão. Coisa bonita. Oriente da nossa querida Elis Regina, falecida Elis Regina. Oh, quanta saudade, essa mulher que realmente empolgou a nossa juventude lá no Brasil. E até hoje tem muita gente que imita essa voz gostosa, essa voz lá do Rio Grande do Sul, essa voz gaúcha, que me lembra o nosso querido Oliveira Silveira, grande, grande poeta brasileiro. Inventor, ou praticamente o criador da consciência negra, ou do Dia da Consciência Negra no Brasil, que foi praticamente um nascimento entre dois estados, quando o nosso querido Oliveira Silveira puxou o termo consciência negra lá no Rio de Janeiro, quando Paulo Roberto, um grande amigo nosso, conhecido como Paulo Boca, viu esse termo escrito no quadro negro do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, lá na Mendiçá, ele logo, logo escreveu Dia Nacional. Então, a partir de então, desse dia, já tem mais de 30 anos, que o movimento negro brasileiro luta para que isso seja o Dia Nacional da Consciência Negra, que no ano passado foi confirmado. É um dia nacional para ser festejado em todo o Brasil, mostrando a consciência que se manteve na população afrodescendente em todo o Brasil. É frio sem você, meu amor, aqui sozinho sem teu calor. Esse nosso amor é lindo, é verdadeira, pura emoção, paixão de corpo e alma que invade, arde, tá no coração. Demais, demais. É demais esse nosso amor, é lindo, é verdadeira, pura emoção, paixão de corpo e alma que invade, arde, tá no coração. Demais, demais. Não dá pra imaginar dormir e acordar sem te ver. Eu hoje preparei o jantar, meu bem, vim à meia luz pra brindar. Um ano de amor completo de prazer junto com você. É demais esse nosso amor. É verdadeira, pura emoção. É isso aí, estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E seguimos com um pouco mais do Grupo Raça, samba gostoso que lembra o pagode da juventude lá no Brasil. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0. Gehen wir gleich weiter mit etwas mehr Musik von der Gruppe Raça. Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0 und machen wir gleich noch einmal weiter mit Musik von der Gruppe Raça. Deliciosa, contagiante, luminosa, deslumbrante, que coisa louca, você me deixa com água. A gente ama, tem sentimento na nossa cama. É tão gostoso, maravilhoso, é lindo o nosso amor. Delícia, que delícia, amor. Te adoro, te quero, namoro, maneiro, delícia de amor. Delícia, que delícia, amor. Te adoro, te quero, namoro, maneiro, delícia de amor. Querida, te quero tanto na minha vida. Não saia nunca do meu caminho. Não sei viver sozinho. Toma conta da minha mente. Me emociona quando me sente. É minha dona. Meu coração te ama de paixão. Delícia. De amor. Já agora te quero, namoro maneiro. É isso aí, Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Fala, Ortrum. Ja, hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, live aus den Studios vom Radio Tide an der Uferstraße. Diese Sendung übrigens ist auch zeitgleich zu hören über Livestream über www.tidenet.de oder aber, wenn ihr es mal vergessen habt und ihr möchtet die Sendung trotzdem nochmal hören, dann geht ihr auf www.mamaterra.org. Dort könnt ihr die letzten Sendungen dann noch einmal genießen oder auch mehrmals. Zum Downloaden sind sie. E hoje nós temos uma programação muito especial. Mittwochkino. Lá no Instituto Camões, lá na Universidade, organizado pelo nosso querido grande amigo Gilberto Calcanhoto, que hoje vai falar sobre o filme Entre Atos, Lula a 30 Dias do Poder, um filme de João Moreira Salles. Coisa muito boa mesmo. Ja, heute Abend gibt es nämlich das Mittwochskino im CLP. Das ist das Centro de Lingua Portuguesa Instituto Camões im Institut für Romanistik im von Mellepark, Raum 663. Dort wird heute Abend der Film gezeigt, Entreados, Lula a 30 Dias de Poder. Das ist ein Film aus dem Jahre 2004. Er ist 117 Minuten lang und es gibt englische Untertitel. Einen Kommentar zu diesem Film wird Gilberto Calcanhoto sprechen. Er ist ehemaliger Verantwortlicher für den Bereich Wirtschaft und Politik Brasiliens im GIGA Hamburg. Und worum geht's denn eigentlich in diesem Film? Vom 25. September bis 27. Oktober 2002 hat das kleine Team von Entreatos die Präsidentschaftskampagne von Luiz Inácio Lula da Silva von nahem begleitet. Der Film wirft durch exklusives Material wie persönliche Gespräche, Familientreffen, strategische Meetings, Telefongespräche und Aufnahmen für Wahlspots einen Blick hinter die Kulissen eines historischen Augenblicks. Beim Schneiden des Films hat sich das Team auf die Szenen konzentriert, die nur vom Team und nicht von der Öffentlichkeit gesehen werden konnten. Also ihr seid herzlich eingeladen. Ja, der Film, der findet heute statt, 18.15 Uhr, der Eintritt ist frei. Então, minha gente, hoje 18:30 vamos assistir aí os 30 dias antes do Lula tomar posse, a época que ele ainda estava nervoso e não mandava em todo mundo. E seguimos com nosso querido Sérgio Boré, com a música Intuição de Tupã. Thank you. É isso aí, muito obrigado, meu querido amigo Sérgio Boré, diretamente lá de Porto Seguro, que sempre nos manda músicas muito lindas, muito maravilhosas. E seguimos o nosso programa, pedimos desculpa aos nossos ouvintes, porque tivemos um problema técnico e a entrevista com Luiz Carlos Gá não poderá acontecer, mas vocês poderão escutar hoje à noite no www.mamaterra.de. É muito importante porque tem a ver com as questões de violência no Rio de Janeiro, a questão do medo que o cidadão tem, tanto dos bandidos quanto das milícias, e ainda por cima, medo da própria polícia. Valor Trum. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Wir hatten euch versprochen, heute ein Interview einzuspielen mit Carlos Luiz Gá. Leider hat die Technik nicht das hergegeben. Das ist halt manchmal so. Wir können es leider nicht abspielen, aber ihr könnt ab heute Abend auf YouTube dieses Interview bei www.mamaterra.de. Über www.mamaterra.de gerne hineinhören. Das Thema ist Gewalt in Rio de Janeiro. Und ja, er nimmt Stellung dazu, was gerade im Augenblick, wovor die Menschen, die Bevölkerung, der einzelne Bürger in Rio de Janeiro gerade Angst hat und was das mit den Paramilitärs zu tun hat. Das war die Gruppe Rocha Traoré mit dem Titel Tunca. É, vocês escutaram o grupo Rocha Traoré com a música Tunca. coisa maravilhosa. Isso é especialmente para o meu amigo Januário Garcia, que vive reclamando que nós não tocamos música da África aqui no nosso programa. Ei, Januário, escuta bastante. E realmente, hoje o nosso ouvinte está com um pouco de sorte no azar, porque vamos ter bastante, estamos tendo bastante música, já que tivemos um problema técnico com a gravação feita com Luiz Carlos Gá. Mas fiquem ligados que a gente vai colocar na nossa página, na mamaterra.de, www.mamaterra.de. Fiquem atentos. Genau. Wir hören heute ein wenig mehr Musik, da wir ein technisches Problem hatten mit der haben mit der Übertragung des Interviews. Aber ich denke, ein langsam und genussvoll anzufangen, das macht doch auch ein bisschen Freude. Und natürlich haben wir heute auch ein paar mehr Tipps und Termine, die wir hier noch durchgeben können. Romau, welchen Tipp-Termin hast du denn jetzt? Eu tenho aqui uma coisa muito importante que o Razadolta acabou de nos mandar, que na próxima sexta-feira, às 23 horas, lá em Berlim, no Malsegla, no navio, vai ter um grande encontro Black Atlantic Light Nightliner. Pô, a linha dos Black Atlânticos, maravilha, vai estar lá um bocado de DJ, inclusive o nosso querido Razadolta, vai estar o Ronaldo Bosso, o Matatu, Elektro-Sound aus Brasília e tudo mais, coisa da pesada. Ja, jetzt kommt ein Tipp und Termin aus Berlin, und zwar am Freitag ab 23 Uhr wird es beim Mauersegler in der Bernauer Straße 63 Ecke Mauerpark ein Black Atlantic Nightliner geben. Das hört sich super gut an. Wo fahren die denn hin? Über den Atlantik natürlich. Bis Afrika, nach Nord, Südamerika, in die Karibik und zurück. Vom Soul und Funk der 60er und frühen 70er geht die Reise über Latin, Boogaloo, Brasil und Afrobeat bis zu urbanen Sounds des 21. Jahrhunderts. Baile-Funk aus Rio, Kwaito aus Soweto, Kuduro aus Angola. Unterstützt wird Matatu von Ronaldo Bosso, der mit Elektro-Sounds aus Brasilien und anderswo seinen Teil zu seiner einer aufregenden Reise beisteuern wird. Die Fahrt auf dem Black Atlantic Nightliner ist übrigens gratis. Wow, und das Ganze in Berlin leider. Okay, dann muss man wahrscheinlich für die Fahrkarte bezahlen nach Berlin. Genau. Um grande abraço, Ronaldo Bossa. Boa sorte. Thank you. É isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, auf Tide 96.0 live aus dem Studio der Uferstraße. Jetzt kommt noch von mir ein Buchtipp. Ich habe nämlich ein wunderschönes Buch zu Weihnachten bekommen. Wunderschön ist es, wunderschön interessant. Und zwar heißt es Deutschland schwarz-weiß. Die Autorin ist Noah So, der alltägliche Rassismus. Und ich möchte gleich auf ihre Internetseite hinweisen, beziehungsweise auf eine ganz spezielle Internetseite, die ist da www.deutschlandschwarzweiß.de, ganz einfach, alles ein Wort geschrieben.de danach. Ich lese ein bisschen vor aus dem Klappentext. Wir sind mit dem vielfältigen Rassismus aufgewachsen. Im Kindergarten spielten wir Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Wir denken uns nichts dabei, wenn uns im Schuhgeschäft die Figur eines schwarzen Dieners aus Porzellan begrüßt. Wir stutzen, wenn die Anwältin, die vor Gericht erscheint, schwarz ist. Alltäglicher Rassismus beginnt nicht erst bei gewalttätigen Übergriffen. Er manifestiert sich in Aussagen wie die deutsche Nationalmannschaft ist ja wirklich nicht sehr deutsch oder in der Feststellung, die Sängerin Jesse Norman trete wie eine Stammeskönigin vor ihr Publikum. Wenn wir gefragt werden, sind wir natürlich gegen Rassismus. Um ihn jedoch bewusst bekämpfen zu können, muss man ihn zunächst verstehen lernen und dazu müssen wir liebgewordene Gewissheiten hinterfragen. Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Antirassismusarbeit legt Noah So den Finger in die Wunde des unbewussten Rassismus und sorgt für jede Menge erkenntnisfördernde Stolpersteine. Sie erklärt, warum es schlimmer ist, die weiße Massai zu Ende zu lesen, als nicht zur Lichterkette zu gehen, wie selbst UNICEF-Werbungen sich rassistischer Klischees bedienen und was schwarze Menschen denken, wenn Weiße sich auf ihre Haare ansprechen. Noah So spricht unbequeme Wahrheiten aus und stößt damit einen Erkenntnisprozess an, der Veränderungen bewirkt. Das wird sich lohnen für alle. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, dieses Buch. Es ist eine Streitschrift, die eingefahrene Denkmuster aufbrechen will. Und es auch wirklich tut und anregt vor allem zu diskutieren, endlich mal anzufangen zu diskutieren, was eigentlich mit seinem eigenen Kopf ist, beziehungsweise mit seinem eigenen Denken, wenn man immer glaubt, boah, ich bin nicht rassistisch. Ja, und dieses Buch ist sehr, sehr empfehlenswert für alle Mutter und Vater, die weiße sind und schwarze Kinder haben. Weil die sind binationale Paare. Ne? Genau, die bikulturellen, bikulturelle, binationale Paare. Ist ganz wichtig zu lernen oder ganz wichtig dieses Buch zu lesen. Auch damit man umgehen kann mit den eigenen Kindern. Und auch zu sehen, was passiert und auch zu mitfühlen, was passiert mit diesen Kindern in die Schule. Aber bevor ihr dieses Buch kauft, könnt ihr gerne nur noch auf die Internetseite gucken, weil da ist nämlich auch schon, sind schon ganz wirklich schöne Sachen geschrieben und Informationen niedergelegt. www.deutschlandschwarzweiß.de. Ah, und da fällt mir gerade noch ein wunderbarer Tipp ein. Der Film Blauäugig, Blue-Eyed, das ist das gleiche Thema, ist von einer Autorin aus Amerika, sehr, sehr empfehlenswert. Da geht's, wie ich sagen würde, auch ganz in die Tiefe des eigenen Herzens und des eigenen Denkens. Es geht um Rassismus. Genau, und diese Filme, man kann sehen bei YouTube, Blauäugig, Blue-Eyed. Blue-Eyed, wunderbarer Film. Und dort drum, wir fangen schon zu Ende unserer Sendung. Habe ich empfehle auch ein Buch, ich habe gerade, ich bin gerade in der Mitte zu lesen, ich bin erstaunlich von Günther Schwarberg. Das vergesse ich nie. Erinnerung aus einer Reportage. Ist ein Gesamtbuch, wo er schreibt sein Leben von 1933 bis 2007, wenn er ist gestorben. Er war ein Autor von Stern und ein Antifaschist und ein Mann für die Freiheit. Und es gibt tolle, tolle, wunderschöne Geschichten, die sind noch nie erscheint in einer Zeitung. Geschichte von der Vergangenheit, von der Schwer und auch von der Schönes Vergangenheit von vielen Menschen in dieser Stadt und auch in Bremen, woher er kommt. Ganz wichtiges Buch zu lesen. Ja, ich wiederhole nochmal den Titel, Günther Schwarberg, das vergesse ich nie. Günther Schwarberg ist auch derjenige, der das Buch geschrieben hat, Die Kinder vom Bullenhuser Damm. Genau. Und zu Ende, wir verabschieden uns, nós nos despedimos, mandando grande abraço para Mazinho de Souza, que está dando uma força muito grande e que está organizando junto com Gunther Matthiesen, Herr Matthiesen, in Cuxhaven, am 30. ein Karneval in Rio. Ganz schön. Wir werden warm da in Cuxhaven. Wow, am 30. Januar, genau. In Cuxhaven gibt es einen Karneval in Rio. Karneval in Rio mit Pagode da Juventude. Grande Mazinho, um grande abraço para você. Ja, ich möchte mich auch an dieser Stelle verabschieden. Ortrun Gutke von Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Ich freue mich, euch wieder beschallen zu dürfen in einer Woche, genau um die gleiche Zeit. 16 Uhr bis 17 Uhr. Und wer Lust hat, kann gerne auf unsere Seite mal einmal nachschauen, www.mamaterra.org. Da könnt ihr die Sendung noch einmal hören, runterladen. Ja, das war's für heute. É isso aí, minha gente. Um grande abraço e um grande abraço também ao nosso querido Adami, lá do Rio de Janeiro, organizador da lista Direito e Discriminação Racial, que ganhou o prêmio, ganhou uma homenagem do Santana, lá da Câmara de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro. Fomos informados por Ana Felipe, do Memorial Lélia Gonzalez. E seguimos com a música especial do Grupo Revelação. Ajoelhou, tem que rezar. Não entra nessa, meu amigo, sai da zona de perigo, vê se não dá sorte pro azar. Fica ligado no que eu digo, meu mano, fecha comigo, de repente o bicho pode pegar. Eu não tô de papo furado pra você ficar bolado, tem gente que tá pagando pra ver. Se liga, teu comportamento tá ficando alterado, você pode botar tudo a perder. Vê se segura tua onda nessa onda que tu anda, desanda, descamba e perde o cartaz. Não vale a pena se queimar, tão pouco fica queimado, ainda é tempo, vale a pena pensar. Amigo, sou teu amigo, tô preocupado contigo. Você não pode me decepcionar, porque quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. E não adiantará, joelho tem que rezar, porque quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. E não adiantará, joelho tem que rezar. Não entra nessa, meu amigo, sai da zona de perigo, vê se não dá sorte pro azar. Fica ligado no que eu digo, meu mano, fecha comigo, de repente o bicho pode pegar. Eu não dou de papo furado pra você ficar bolado, tem gente que tá pagando pra ver. Se liga, teu comportamento tá ficando alterado, você pode botar tudo a perder. Vê se segura tua onda nessa onda que tu anda, desanda, descamba e perde o cartaz. vale a pena se queimar por tão pouco. Fica queimada ainda tempo, vale a pena pensar. Amigo, sou teu amigo, tô preocupado contigo. Die 96.0